Sitz dass ich nicht genug hüten kann. Aber beim Himmel, wenn ich einmal einen Liebhaber bei ihr tappe, ich weint, Nachbar Flut. Mit eurer ewigen Eifersucht kränkt ihr nur eure tugendsame Hausfrau und macht euch zum Gelächter. Kommt zu uns spärlich, die Frauen erwarten uns. Vergönnt mir ein Wort, Herr Reich. Was wünscht ihr? Einen Augenblick allein mit euch zu reden. So geht in es hinein, mein lieber Schwiegersohn. Ich werde bald euch folgen. O süße Anna! Schwiegersohn, Porte Marie, nun singe nicht zu weit. Die Quellen bringen uns übers Esperlik. Und die Quellen selbst bis sie zu Label Anna, das würde nicht alle folgen. O, der Fränkische Puterer! Was begehret ihr von mir, Herr Fenton? Eure Tochter! Meine Tochter! Anna, der mein ganzes Herz hält. Hat man sowas je gehört, dass ein Haben ist wie dieser, eine Tochter hat Mein Vermögen ist bescheiden. Ich weiß es sehr bescheiden. Doch ich liebe mich und meinen. Und ich habe Kraft und Fleiß. Alles gut. Ich habe Kraft und Fleiß. Alles recht. Doch ist es schuld. Ich liebe treu und ehrlich. Alles recht. Doch ist es schuld. Glaubt, ich liebe treu und ehrlich. Ist doch Junker spärlich und ein Göttler Schwiegersohn. O, hört mich! Wenn eure Seele je empfunden, der liebe ganze Seelgesglück, so gedenket jener Stunde, und weiß so kalt mich nicht zu

steh's, schaut euch ein. Thank you. Komm, Herzchen, sei doch nicht so schüchtern. Ich trau ich nicht zugleich. Ich trau ich nicht zugleich. Nehmt ihr nicht auch Frau Reich? Wie? Was? Jene alte Schachtel? Das hält euch doch nur ein. Die hüpft wie eine Watte. Da müsst ich närrisch sein. Nein, nein, nein, nein, was hält euch ein? Da müsst ich wirklich närrisch sein. Nun gut, ich nehme Blumen, das Oh! Kirche, halt! Wo wollt ihr hin? Verdammt! Was soll ich hin? Was willst du? Ach, halt! Was willst du? Du Eifersicht gewann! Was geht dich meine Körbe an? Halt! Jetzt wirst du erhabt! Halt! Jetzt wirst du erhabt! Du hast mich lange nur verkauft! Du hast mich lange nur verkauft! Ach, liebes Mensch! Schlange, halt! Ruhig, halt! Kein Wort, hier sind die Schlüssel von alle Wege. Wir sind ein Bunker, wie ich so viel von mir mit mir war.

Charlie. Der dicke Kerl, stark ist er drinnen. Hier ist er jetzt. Wo ist er? Sprich! Ich bitte dich, weit, bring mich nicht von Sinnen. Ich bin in Ordnung. Suchen Sie allein umsonst, die Jagd soll gleich beginnen. Sieh, Quellschusse, Portable, wir haben angerichtet eine Söhne Ordre. Ihr habt mich gestern ausgelacht, drum sollt ihr heute Zeugen sein von meiner fürchterlichen Rache. Nun denn, in Zimmes Namen, ich will nicht länger auf ihr streben. Doch so. Alte Frau! Die Bube unserer Magd ist's, die dicke Frau aus Brentford. Die Hexe, die Fettel, hab ich ihr nicht das Haus verboten? Ich bitte dich, mein lieber Mann, meinem Nachbarn, lasst doch die arme Frau nicht schlafen. Hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hina aufgeprügelt wäre, alte Drachen. Nun lassen uns die Runde machen. Und find ich heut den Junker nicht, so nennt mich alle einen Weg. Schärf die Augen, spitz die Ohren, wer ihn findet, halt ihn fest. Wer ihn findet, halt ihn fest. Sicher ist der Volk verloren, wenn sich erwischen lässt. Sicher ist der Volk verloren, wenn sich erwischen lässt. Dich, Frau, hat der alte Sünder auch geschrieben? Ja, an uns alle beide, und zwar ganz dieselben Briefe. Aber nun ist es erstmal unsere Sache, den fetten Burschen öffentlich zu beschämen. Ihr müsst ihn noch einmal bestellen. Kein besseres Mittel gibt es als Ihren Plan. Hört mich an. Oh,

Glocke schlug schon Mitternacht. Der Augenblick ist da, oh Jupiter. Auch du trugst einst aus Liebe Herne, ja, und war ein Gott wie du zum Stier. Verzeiht man wohl den Hirschkopf mir, verzeiht man wohl den Hirschkopf mir. Doch horch, es regt sich was im Heil, das wird schon meine Hirnchen sein, das wird schon meine Hirnchen sein. Psst, psst, psst, psst, Sir John. Näher zu ihm hingehen. Mein schlunker Hirsch, ich bin es ja. O schlanke Hirschin, bist du da? O schlanke Hirschin, bist du da? Psst, psst, psst, psst, Sir John. Nur still, ist noch wer hier. Wiederstehen. Fliegt herbei und kehrt den Tod.